1. Die sind die letzten Wort Davids, des Sohns Isaias, Jeans Manes, der von Gott hoch erhoben und zusammengesalbten des Gottes Jacob so ist am Skopfer der israelitischen Loblieder bestimmt Word. 2. Der Geist des Herrn sprach durch mich, und sein Wort lagen auf meiner Zunge, sein Botschaft zu verkünden. 3. Der Gott Israels, der Fels meines Volks, klart mir, dass ein Herrscher, der gerecht über Menschen regiert und in der Furcht Gottes handelt, Siegen bringt. Für ein solcher Herrscher gleich dem liegt eins wuckenlosen Morgens bei Sonnenaufgang, wenn nach dem Regen das Jung Grund durch den Sonnenstrahl aus der Oder spricht. 5. Mein Haus steht in dieser engen Verbindung zu Gott, da einen neuen Bund mit mir geschlossen hat, der in jeder Hinsicht fest und sicher ist, Wort Gottes als wachsen lassen, was zu meinem Heil und meiner Freude dient. 6. Die Gottlosen Hingegen sind wei Wegewerfen Dornen, die man nicht mit bloßen Handen berührt, da sie wertlos und gefährlich sind. 7. Wer sie entfernen will, muss sich mit Eisen und einem Speerschaft bewaffnen, bever sie schließlichem Seilben ort vollständig vom Feuerverset werden. 8. Die sind die Namen der Helden Davids, Zuist Isbal, der Harmoniter, der Anführer der Drie Vornemsten Krieger, der in einem einzigen Gefecht acht hundert Gegner mit seinem Spee beswang. 9. Im Volk Tierlisa, der Sohn Dodis, der Ahahiter, einer der Drie Helden, die David beistanden, als sie die Feiliste herausforderten, waren das Israelitisch hier sich bereit zurück gezogen hat. 10. Hielt jedoch standen bekämpfte die Feiliste so lange, bis sein Hand vor Erschöpfung krampfhaftem Schwert kleben blieb, wodurch der Herr und jenem Tag einen großen Sieg herbeiführt, erst dann at Kurten die Truppen zu im Zurück, die Butte einzusammeln. 11. Als nächste Volk die Sammer, der Sohn Ages, der Harariter, als die Feiliste sich bei Lehi versa Melton, wo sich ein Feld voller Linsen befanden das Volk vor den Feinden floh. 12. Sammer stellte sich jedoch mitten auf das Feld, vertidigte es gegen die Angreifer und schlug die Feiliste, so dass der Herr auch hier einen bedeutenden Sieg gewahrt. 13. Waren der Erntezeit stiegen drie der dreißig Anführer zu David in die Hole von Adullam hinab, waren dein Trupp der Feiliste im Tal Repheim ligert. 14. Zu dieser Zeit befand sich David in der Bergfestung, waren die Feiliste ein Gorneisen in Bethlehem stationiert hatten. 15. David osset sen such dig den Wunsch, wasser aus der Zistern zu trinken, die sich direktem Stadte von Bethlehem befand. 16. Daraufhin durch brechen die drie Helden das Lager der Feiliste, schoppten wasser aus der Zistern am Tor von Bethlehem und brachten es zu David, der es jedoch ablenti und stattdessen als Trankopfer für den Herrn Oskos. 17. Erklart, dass der Herr in Dava bewehren moge, das Blut dieser Männer zu trinken, die Leben für in riskiert hatten, weshalb es schließlich ablenti und die Tat der drie Helden würdigt. 18. Abisai, der Bruder Joabs und Sohn der Zeruja, war der Anführer der Dreißig, Langrum, in dem seinen Spee gegen 300 Gegner schwang und sie besiegt. 19. Obwohl unter den Dreißig hoch angesehen war und Anführer word, erregt denich nicht den Rang der ersten drie Helden. 20. Benaja, der Sohn Jehojadas aus Kabzeel, war ein tapferer Krieger, der für sein Taten bekannt war, Erschlug zwei Machtig Kampfer aus Mob und Totiten einem Verschneiten Tag einen Lohen in einer Grube. 21. Zudem besiegte einen imposanten Ägypter, der mit einem Spee bewaffnet war, Benaja trat im nur mit einem Stock entgegen, entrissim die Waffen Totit in mit dessen Igem Spee. 22. Dirt solche Taten erwarb sich Benaja, der Sohn Jehojadas, einen Namen unter den Dreißig Helden. 23. A genus grosses ansehen unter den Dreißig, kam aber nichten die ersten drie Herren, David ernannte in schließlich zum Befehlshaber seiner Leibwasch. 24. Zu den Dreißig gehorten außerdem Asahel, der Bruder Joabs. So ihr Lannen, der Sohn Dodos aus Bethlehem. 25. Sammer aus Harad und Elika aus Harad waren ebenfalls Teal dieser Grupp. 26. Helles aus Palais und IRA, der Sohn des Ikes aus Thekoa, Zaltan Ibenso Dazu. 27. Abisa aus Anathoth und Sibachai aus Husa gehorten ebenfalls zum Christ der Helden. 28. Zalman Aus Arho und Maharai Aus Retifa Weren Weitere Angesahin Krieger. 29. Helade der Sohn Barnes Aus Retifa und Ethai, der Sohn Ribe Aus Gibeah in Gebiet von Benjamin, Weren Ebenfalls Vertreten. 30. Benaja Aus Pirithan und Hiddai Aus Rahaligas Gehorten zur List. 31. Abel Aus Betharaba und Asmaweth Aus Behurim Weren Weitere Mitglieder der Dreisig. 32. Zu den Helden gehorten Orch Iljaba Aus Salben Soe Jason, der Gunnit, und Jonathan, 33. Der Sohn Sammars Aus Hara, Soe Ahiam, der Sohn Saraz, der Ebenfalls Aus Hara Stamti. 34. Eliphalet, der Sohn Ahasbeus Aus Beth Marcher, Soe Eliam, der Sohn Ahitophels Aus Gilo, Weren Verzeichnet. 35. Hezro Aus Carmel and Parai, Do Arkit, Zaltan Ibenso Zu den Helden. 36. Jigal, der Sohn Nathans Aus Sober, und Barney Aus Gadweren Weitere Krieger. 37. Zelek, der Ammoniter, und Raharai Aus Beroth, der Waffentrager von Job, dem Sohn der Zeruja, Gehorten da Zu. 38. Ira und Gareb, Bade Aus Jatir, Weren Ebenfalls Teal der Grupp. 39. Schließlich Word Uria, der Hetheter, Genant, Instgesamt Umfasst die List der Helden 37 Männer.